Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Februar 2011 von Gudrun Marwick, Pfarrerin im Öffentlichkeitsreferat des Kirchenkreises Unna. Es liest Christian Bein. Mein Herz heißt dich ein Himmelsblum. Diese Zeile wurde in Unna gedichtet. Sie stammt aus dem Gesangbuchlied »Wie schön leuchtet der Morgenstern« des ehemaligen Unnaer Pastors Philipp Nicolai. Seine beiden Lieder sind die einzigen alten Choräle aus dem heutigen Ruhrgebiet, die Aufnahme in unser Gesangbuch fanden. Philipp Nicolai lebte Ende des 16. Jahrhunderts in Unna, wohl nicht weit von der Stadtkirche entfernt. Es waren finstere, üble Zeiten. Immer wieder gab es Besatzung durch spanische Soldaten und vor allem die Pest beherrschte das Leben der Menschen. Wer nicht selber unrettbar krank wurde, musste sich um die Sterbenden und Toten kümmern. Eine traumatisierte Gesellschaft. Wer wird da nicht irre? Wer will da nicht immer nur schreien und weinen? Oder ganz stumm werden? Doch Nicolai dichtet in zärtlichen Paradiesbildern. Mein Herz heißt dich ein Himmelsblum, dein süßes Evangelium ist lauter Milch und Honig. Ei, mein Blümlein, Hosianna, himmlisch Manna, das wir essen, deiner kann ich nicht vergessen. Er will und kann Gott nicht vergessen in allem Schweren. Vielmehr, er genießt Gott als Süßigkeit im Mund, zur Nahrung des Herzens. In einer Flut an überschwänglich kosenden Worten. Eine Flucht aus dem alltäglichen Schrecken? Ich frage mich, woher der alte Dichter die Kraft zu solchen überbordenden Vorstellungen nahm. War es der Mut der Verzweiflung? Das Bedürfnis, laut zu singen, wenn es im Keller dunkel ist? Wir heute haben einen farbigeren Alltag als in den Pest- und Kriegszeiten des 16. Jahrhunderts. Wie viel bunter ist allein schon unser Straßenbild, auch bei trübem Wetter. Unsere Bilder beziehen wir nicht nur aus unserer direkten Umwelt oder unserem inneren Leben, sondern auch mit Hilfe moderner Medien aus der ganzen Welt. Dabei sehen wir nicht nur die Schönheiten ferner Länder, sondern auch Furchtbares oder Aufwühlendes. Die Bilder der ägyptischen Aufstände haben wir jeden Abend im Wohnzimmer. Wir sind umspült von einer Bilderflut von außen. Was bedeutet dies für unsere inneren Bilder? Für die Sehnsucht nach Gott? Für Himmelsblumen des Herzens? Ich erlebe, dass heutige Menschen hier Kargheit suchen. Die gegenwärtigen Sakralräume sind so eher schlicht gehalten. Menschen wollen aus der Unübersichtlichkeit der farbigen Eindrücke heraus zur Konzentration, zu Wesentlichem, zu Einfachem finden. Doch nicht nur das Auge kennt eine Innen- und eine Außenseite. Milch und Honig des Evangeliums erreichen uns nach evangelischem Verständnis zuerst über das Ohr. Gottes Wort hörend in sich aufzunehmen, ist grundlegender Bestandteil des Christentums. Der Liederdichter und Komponist Philipp Nicolai wusste, dass dabei die Kombination von Worten und Tönen Menschen in besonderer Weise berührt. Die Bilder des inneren Auges, verbunden mit Musik, nähren die Herzen. Das gilt in Zeiten von bunten und trüben Bildern. Das gilt für die, die selbst singen und für die, die dabei zuhören und sehen. So nehmen wir im Kirchenkreis Unna in diesem Februar mit unserem Schwerpunktbesuch Kirchenmusik diesen großen Kirchenschatz in den Blick. Wir hören den vielen Aktiven zu, von Bergkam bis Frönnenberg, von Hämmerde bis Holzwickede, in gemischten Chören, in Kinder-, Jugend-, Frauen- und Bläserchören, in Bands und Instrumentalgruppen. Wir genießen, wie sie das süße Evangelium in den Mund nehmen, in alten und in neuen Tönen. Damit nähren sie andere und sich selbst. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Februar 2011. Text Gudrun Marwick, Pfarrerin im Öffentlichkeitsreferat des Kirchenkreises Unna. Sprecher Christian Bein. Musik Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert. Das heißt, Sie dürfen sie als Ganzes, unbearbeitet und nicht kommerziell, vervielfältigen und verbreiten, solange Sie dabei auf diese Lizenz hinweisen und den Evangelischen Kirchenkreis Unna als Urheber angeben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und würden uns sehr über Anregungen und Kritik freuen.